so alt wie die Welt. Ich ging durch Babylons Straßen und schlief in Abrahams Zelt. In Memphis diente ich dem Pharao. In Rom war ich der Freund von Cicero. Ich bin unentbehrlich, damals so wie heute, und stärker als die Zeit. Der Mensch lebt von Illusionen, er will an Wunder glauben. Und solange in ihm Träume wohnen, hält er sie fest. Wer hofft, verlangt die Not und verachtet den sich satt und bleibt leer. Man fragt nach Sinn und Geheimnis, man will vom Leben mehr. Und dann erträumt man eine bessere Zeit und kämpft für Freiheit und Gerechtigkeit. Dann brennen Paläste, dann wartet man durch Blut und glaubt, dadurch wird die Welt